HR2 Kultur. Archivschätze. Mit Christiane Kreiner. Willkommen bei den Archivschätzen. Sie hören in der nächsten Stunde den dritten Teil der Sendung Jüdische Mitarbeiter im Frankfurter Sender. In einem großen Rückblick erzählt diese Sendung aus dem Jahr 1993 die Geschichte der Verdrängung der jüdischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Rundfunksender Frankfurt. Es geht um die Jahre 1924 bis 1945. Heute im dritten und letzten Teil der Sendereihe, die auf einer Veranstaltung im Jahr 1993 basierte, spricht Ruth Fühner mit dem Schriftsteller Valentin Sänger, mit dem Rabbinerenkel Marc Horowitz und dem Musiker Joachim Carlos Martini über die jüdische Kulturszene Anfang der 1930er Jahre. Zurück in das Jahr 1933. Ruth Fühner. Es gab auch Akte couragierter Gegenwehr in der ersten Zeit der Nazi-Diktatur, denen allenfalls anzulasten wäre, dass sie den Gegner unterschätzten. Der Frankfurter Rundfunksprecher Walter Otto Stuttmann beispielsweise spielte nach der Rede Hitlers in der Stadt 1933 den Nahalla-Marsch. Das Frankfurter Volksblatt schäumte. Das habe er aus, Zitat, Wut über das Absacken seiner jüdischen und marxistischen Freunde getan. Dass nicht von Absacken die Rede sein konnte, vielmehr von einem ganz bewussten Hinausstoßen aller jüdischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Sender, schließlich aller jüdischen Menschen aus dem deutschen Volk, das verschwieg man wohlweislich. Dieser Ausgrenzungsprozess traf manche eher, manche später, doch alle gleich erbarmungslos. Das zeigt der Beitrag von Kerstin Karkowski. Der erste Intendant, der den Frankfurter Sender auf Parteilinie zu bringen hat, heißt Walter Beumelburg. Obwohl er vor der sogenannten nationalen Erneuerung 1933 kein Nationalsozialist war, passt er sich erstaunlich schnell der jetzt herrschenden Sprache und Ideologie an. In seiner Programmrede vom 25. Juni 1933 heißt es: Und deshalb heißt es für uns, das ganze Kraftfeld, das wir mit unseren elektrischen Wellen speisen, immer wieder neu zu laden mit dem schöpferischen Geist der wirklichen Revolution. Auszumerzen den patriotischen Kitsch und die gefährlichen Ansätze eines proletarischen Wilhelminismus. Geistiger zu sein, kühner in den Gedanken und reiner in den Herzen zu sein als die Epoche, die im Frühjahr zum Abtreten gezwungen wurde und die mit allen Mitteln des Hasses und der Klugheit und der Massenvergiftung und des Materialismus von außen und von unten heimlich arbeitet, um dieses herrliche, heimliche Deutschland, das unsere Besten schaffen wollen und nach dem sich die leidenden, treuen Massen unseres Volkes sehnen, schon im Keim wieder zu zersetzen. Wir wollen keine Ichs mehr sein, sondern ein Stück des großen Wir, das über unserem Jahrhundert aufdämmert, dessen Geburtsstunde 1914 war. Und doch war es unter Beumelburg möglich, dass im Reichssender Frankfurt von Juli 1933 bis März 1934 in der Abteilung Wort eine Art geistige Nische bestand, die der nationalsozialistischen Ideologie keineswegs entsprach, ja partiell sogar getarnte geistige Gegenströmungen in den sogenannten Mitternachtssendungen über den Äther geschickt wurden. Die von Wolfgang Frommel verantwortete Sendung »Vom Schicksal des deutschen Geistes« enthielt Vorträge, in denen vornehmlich aus konservativer Position heraus das NS-System in getarnter Form kritisiert wurde. Bemerkenswert ist Frommels Unbekümmertheit, mit der er sein unangepasstes Programm machte. Er ging sogar so weit, dass er jüdische Autoren unter Pseudonymen sprechen ließ, zum Beispiel Gerd Herrmann, Beiträge von Ernst Kantorowitsch, Helmut von den Steinen, Texte von Albert Borso. Auch Hans-Joachim Schöps gehörte zu den gesendeten jüdischen Autoren, jedoch nicht in den Mitternachtssendungen. Bei Schöps ist allerdings zu bemerken, dass er ein extremer Vertreter des deutschnationalen Judentums war. Er hoffte, aufgrund seiner den Nationalsozialisten nahen Auffassung, trotz seiner jüdischen Abstammung, offiziell im Rundfunk sprechen zu dürfen. Mit dem Antisemitismus hatte Frommel nichts im Sinn. Sein Weltbild kann als konservativ, utopisch reaktionär und elitär bezeichnet werden. Prägend war der Einfluss des Stefan-George-Kreises. Er war nicht antisemitisch, nicht völkisch, obwohl die Nationalsozialisten glaubten, Frommel stünde auf ihrer Seite. In der Rundfunkzeitung vom 25. März 1934 stand zu Frommels Abschied vom Frankfurter Sender: Humanismus, Das war für Frommel nicht klassische Philologie, auch nicht antikische Schöngeisterei, sondern das war und ist das geistige Programm des im Nationalsozialismus wiedergeborenen Deutschen. Der Wille zu neuer Form, zu neuer Klassizität, zum leibgewordenen Hellas der Deutschen von morgen. Denn die Formkräfte schlummerten wie eingeweckt in den Jahrhunderten unseres Volkes, immer bereit, sich neu ins Leben zurückzuverwandeln, zu tausendjähriger Wiedergeburt, wie sie Stefan George meinte. Diesem Gebot dient Frommel. Mag sein, dass die Nazis da etwas verwechselten. Es mag auch sein, dass die Nazis Frommels elitäre philosophische Vortragsreihe schlicht nicht begriffen. Frommel jedenfalls unterließ es, dieses Missverständnis seitens der Nationalsozialisten aufzuklären. Auch die bewusst spät gehaltene Sendezeit nach Mitternacht mag dazu beigetragen haben, dass Frommel unbehelligt blieb. Von seinen Geistesgenossen jedenfalls wurde die oppositionelle Tendenz verstanden. Im Frühjahr 1934 schrieb eine Basler Zeitung, im braunen Gebälk des Frankfurter Senders ließen die letzten Grillen des deutschen Geistes ihr gefährliches Lied noch unbekümmert hören. In verschlüsselter Weise wurden geistesgeschichtliche Themen, die nicht nationalsozialistisch waren, zu den gegenwärtigen Strömungen in Beziehung gesetzt. Frommels Rundfunkarbeit unter Beumelburg ist wohl als eine Art Gratwanderung zu verstehen, die aus heutiger Sicht nur mit Mühe weltanschaulich eingeordnet werden kann. Es gibt zweifellos oppositionelle Tendenzen, wenn auch aus konservativer bis reaktionärer Sicht. Die Tatsache, dass Frommel mit Beumelburgs Deckung 2 Jahre in Frankfurt und Berlin die Abteilung Wort leiten konnte, zeigt auch, dass die nationalsozialistische Gleichschaltung nicht sofort und nicht flächendeckend durchzusetzen war. Die Mitternachtssendungen bewegten sich in einer Grauzone aus Übereinstimmung und Widerständigkeit. Eine Grauzone, die wir aus heutiger Sicht in ihrer Ambivalenz belassen müssen. Ambivalent war auch die Arbeit des Jüdischen Kulturbundes, bei dem auch ehemalige Mitarbeiter des Frankfurter Senders beschäftigt waren. Zum Beispiel Martha Wertheimer, die ihre Karriere als Redakteurin bei der Offenbacher Zeitung begonnen hatte. Seit 1930 sprach sie auch im Rundfunk. 1933 wurde sie aus der Zeitungsredaktion entfernt. Sie blieb in Frankfurt, gab Privatunterricht in jüdischer Geschichte und neuerer Philosophie. Sie schrieb einen Roman mit jüdischer Thematik und arbeitete innerhalb der jüdischen Kulturinstitutionen, die mehr und mehr ghettoisiert wurden. Mit dem Theaterstück Hannah gewann sie 1935 den Wettbewerb des Jüdischen Kulturbunds Rhein-Main. Es wurde im selben Jahr in Frankfurt uraufgeführt. Ein Versuch des Frankfurter Theaterintendanten Meissner, bei der NSDAP ein Verbot der Aufführung durchzusetzen, misslang. Es gehörte zu den widerspruchsvollen und zunehmend sich verhängnisvoll auswirkenden Merkmalen der Kulturbundarbeit, dass es die Nazis selbst waren, die die jüdische Kulturarbeit in ihrem Sinn protegierten. Die Juden sollten sich geradezu in einem gut kontrollierten und isolierten Raum kulturell betätigen und sich dabei auf jüdische Traditionen zurückbeziehen. Mit diesem Instrument der Scheinautonomie, der Scheinkoexistenz, neben der von Juden losgelösten deutschen Kultur, wurde die Trennung in Jüdisches und Deutsches sichtbar vollzogen, die Juden in eine kulturell-geistige Ghetto-Situation gedrängt und, was sie später als logistische Vorarbeit erweisen sollte, die Juden als Künstler und als Mitglieder wurden namentlich und zahlenmäßig erfasst. Ein weiterer Effekt der jüdischen kulturellen Betätigung ist auch die Ablenkung und Beschwichtigung angesichts der fortschreitenden Einkreisung und eine der Weltöffentlichkeit zur Schau gestellte Toleranz gegenüber den Juden. Unter den Juden wurde diese taktisch geschickte Einkreisung anfangs weniger schnell und deutlich durchschaut. Es entwickelte sich innerhalb der Juden in Deutschland eine Bewegung von Künstlern, die die politischen Ereignisse zum Anlass nahmen, sich tatsächlich auf das Jüdische zu besinnen. Martha Wertheimer forderte in ihren Artikeln unermüdlich ein neues jüdisches Selbstbewusstsein angesichts der zunehmend bedrohlichen Erfahrung der Einkreisung und Entrechtung der Juden. Sie formulierte ihre Position in dem Essay Ghetto-Geist. Ist es Ghetto-Geist, wenn wir Juden in Deutschland aus Entschluss und Erkenntnis jüdische Dinge pflegen, jüdische Themen beschreiben, jüdische Probleme behandeln, jüdische Menschen jüdisch erziehen wollen? Ist es die Enge hinter Mauern oder ist es nicht vielmehr ein zwar schmaler Weg, von dem wir aber wissen, dass er in eine breite Heerstraße mündet? Sie führt einem durchaus wirklichen und keineswegs erträumten Ziel entgegen. Einem jüdischen Volk, das bewusst sich selbst lebt. Einem Volk mit seinen Schwächen und Fehlern, wie jedes Volk sie hat. Mit seiner Not und seiner Freude, mit seiner Kraft und seiner Arbeit. Wir wollen wieder zu uns selbst kommen. Das Freiwillige und das Erzwungene dieser Tendenz lässt sich nicht mehr voneinander trennen. Verboten doch die Nazis, den jüdischen Kulturbünden nach und nach deutsche Schriftsteller und Komponisten aufzuführen. Nach dem Anschluss Österreichs etwa wurde auch Mozart dem Reich zugeschlagen und für die Juden zum Tabu erklärt. Entgegen dieser Bewegung gab es auch viele Kulturschaffende, die mit dem typisch Jüdischen nichts anzufangen vermochten. Betrachteten sie sich doch mit der deutschen Kultur untrennbar verwachsen. Geisel und Bruder weisen in ihrer Studie über den Kulturbund nach, dass das Kulturbundpublikum wenig Interesse für jüdische Stoffe hatte. Im April 1936 zog Martha Wertheimer nach Berlin. Sie übernahm die Feuilleton-Redaktion des israelitischen Familienblattes. Ab 1938 lebte sie wieder in Frankfurt. Sie stellte ihre ganze Kraft und Energie in den Dienst der Fürsorge der jüdischen Gemeinde. An den emigrierten Freund Siegfried Guggenheim schrieb sie viele Briefe. Sie befinden sich heute im Leo Beck Institute in New York. Die Briefe legen Zeugnis ab von Martha Wertheimers Tätigkeit in der jüdischen Gemeinde, von ihrer inneren Befindlichkeit in dem immer hoffnungsloser werdenden Leben in Nazi-Deutschland, von ihrer Verzweiflung, die sie in fast grenzenloser Opferbereitschaft umsetzte. Am 27. Mai 1939 schrieb sie: Mein lieber, guter Dr. Guggenheim, ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt geworden war, dass ich zum 1.10. meinen Posten beim Familienblatt aufgegeben hatte, als ob mich eine Ahnung dazu getrieben hätte, weil ich absolut wieder mit meiner Schwester zusammenleben wollte, wieder ein Heim haben. Ich übernahm zunächst den Aufgabenkreis einer Art Propagandistin für die zionistische Vereinigung in Deutschland, und zwar speziell Süddeutschland, war im Oktober in Stuttgart, München, Nürnberg, war in Berlin zu einem eigenen Kulturbundabend und mein Dusel ließ mich gerade am 9.11. in Frankfurt sein. Da alle andere Arbeit aus war, auch die beim Blatt, stellte ich mich sofort meiner Heimatgemeinde Frankfurt bedingungslos zur Verfügung und wurde im Waisenhaus eingesetzt, in dem kein Hauslehrer mehr war, nur noch die Frauen für Küche und Schlafsäle. Und dazu füllte sich das Haus jede Stunde mehr mit Flüchtlingskindern aus Hessen und Bayern. Ich hatte circa 100 Buben im Alter von 6 bis 16 zu betreuen. Es gab 3 Wochen keine Schule für sie. In den Hof konnten wir nur gelegentlich und wie auf Zehenspitzen. Ich musste also einen Notunterricht geben, Schocks ausgleichen, Reaktionen bändigen und so weiter. Aber es ist auch etwas wert, Offizier auf dem versinkenden Schiff Judenheit in Deutschland zu sein und tapfer auszuhalten und die Boote zu füllen, soweit wir welche haben. Und am 18. August 1940? Ich bin nicht mehr ehrgeizig für mich selbst. Aber leise hat sich an die Stelle des Strebens nach außen, des Geltenwollens, das himmlische Sehnen geschlichen, ist auf 10 Spitzen hereingekommen und ist nun jederzeit da. Ein Licht, das in der Finsternis scheint. Ich brauche nicht wie Carmen zu fremden Priestern und in eine Kirche zu flüchten. Wir Juden sind doch eigentlich die geborenen Protestanten, die immer den Kampf mit Gott und um Gott aufnehmen und sich nichts schenken lassen wollen. Israel. Sich in Wort und Lehre versenkende. Ringer mit dem Licht und um das Licht, das sich ihnen so selten schenkt, das nur als Siegespreis nach Leid und Zweifel und Angst und endlich aufstrahlender Liebe, der Amor Dei, kommt. Die Briefe von Ende 1940 und Anfang 1941 zeugen von ihrer Hoffnung, doch noch aus Deutschland herauszukommen. 11. März 1941. Ja, der Aufbruch. Die Garantien für Shanghai haben wir jetzt, aber die Passage und das Japan-Visum oder einen Dampfer ab Vladivostok. Zudem fangen wir jetzt, nachdem die Wartenummer keine Rolle spielt, wenn man bloß Bürgschaften und Passage hat, auch an, uns um solche für USA zu bemühen. Nachdem ja Brasilien, wo unsere besten Freunde wohnen und uns brauchen könnten, immer noch gesperrt ist. Aber wir haben in USA weder Verwandte noch Leute mit Geld. Nur Englisch können wir blendend. Immerhin auch für Shanghai ein Vorteil. Ich frische mein Französisch wieder auf, das nur einmal wieder Politur braucht, um geplappert werden zu können. Und Spanisch treibe ich ab und zu, wenn ich nicht zu müde bin, auch ein bisschen. 8. April 1941. Aber die ganze Wanderung nach den Staaten ist inzwischen in ein ganz anderes Stadium getreten, das diese abgekürzte Warteform überflüssig macht. Wer Bürgschaft und Passage hat, kann sein Visum in Stuttgart kriegen. Wir hatten eine sehr hohe Wartenummer, die ein früheres Bemühen illusorisch gemacht hätte, haben aber jetzt einiges eingeleitet. Für Shanghai haben Freunde meiner Schwester gemeinsam für uns 800 USA-Dollars gestellt. Aber da es zurzeit keine japanischen Durchreisevisa gibt, betreiben wir USA. Die Passage wäre damit ja schon gesichert. Fehlt nur der Gönner, der die Bürgschaft stellt. Und bei uns hat er wirklich wenig Risiko, dass wir ihm auf der Tasche bleiben. Ich mit meinem fließenden Englisch, mit meinen sonstigen Sprachen und Examen finde bestimmt eine Stelle als Governess, zumal wir aufs Land wollen und nicht in New York sitzen bleiben. Und meine Schwester ist eine erstklassige Fancy-Cook, die ebenfalls in ein Haus will. Martha Wertheimer schaffte es nicht mehr, ein Visum oder eine Bürgschaft zu bekommen. Über ihr weiteres Schicksal gibt es nur Spekulationen. Vermutlich wurden sie und ihre Schwester Lydia 1943 aus Frankfurt deportiert und ermordet. Herr Horowitz, von Martha Wertheimers unermüdlichem Engagement in der jüdischen Gemeinde haben auch Sie ja profitiert. Welche Erinnerungen verbinden sich für Sie mit diesem Namen? Ja, ich war ein von diesen Kindern, die mit dem Kindertransport nach England ausgewandert sind. Und daran erinnere ich mich sehr gut. Und Sie hat das organisiert? Ja. Welche Situation war das damals, in der Sie sich entschieden oder in der wahrscheinlich Ihre Eltern sich entschieden haben, Deutschland zu verlassen? Das war nach der Kristallnacht, war es klar, dass man so schnell wie möglich aus Deutschland weggehen sollte. Und es war für die Kinder war diese Möglichkeit leichter wie für die Erwachsenen. Und da sind meine Schwester und ich dann mit so einem Kindertransport im März 1939 nach England. Und ich habe das vorher nicht so ganz verstanden, was das war. Und da bin ich dann so ein paar Wochen vorher zu englischer Unterricht geschickt worden. Und da musste ich da so machen. Und ich habe das nicht so verstanden, warum das alles nötig war. Und dann sind wir dann abgereist. Und am Bahnhof, da durften die Erwachsenen nicht an den Zug. Und meine Eltern haben sich dann verabschiedet. Und dann, wie der Zug am Abreisen war, haben sie auf einmal angefangen zu weinen. Und in dem Moment habe ich gewusst, dass sie nicht wussten, ob sie mich wiedersehen. Haben Sie wieder gesehen? Ja, sie sind dann doch im letzten Moment noch rausgekommen. Ja. Herr Sänger, was ist mit den Menschen passiert, die hier geblieben sind? Oder auch schon vorher in den Jahren nach 1933 mit all den Leuten aus dem Kulturleben dieser Stadt, die Sie gekannt, die Sie bewundert, die Sie gerne gesehen, gehört haben? Ich kann nur aus dem Bereich zu Ihnen berichten, den ich in meinem Elternhaus und um mein Elternhaus herum erlebt habe. Meine Eltern waren politisch engagiert, links engagierte Menschen. Sie hatten einen großen jüdischen Freundeskreis, fast ausschließlich Juden, aber Juden, die nicht in der israelitischen Gemeinde waren, sondern engagiert waren in politischen Parteien. Und hier haben wir eigentlich, und in dieser Solidargemeinschaft hat man sehr viel für verfolgte Juden getan, aber auch wiederum politisch verfolgte Juden. Und es gibt eine ganze Reihe von Erinnerungen, die ich habe. Ich selbst war einmal für diese Gruppe als Kurier nach Frankreich geschickt worden, obwohl ich damals noch ein sehr junger Bursche war. Aber ich habe eine andere Erinnerung. Ich habe eine Erinnerung beispielsweise, dass zu dieser Zeit schon sehr, sehr früh Juden aus dem Kulturleben der in Frankfurt radikal herausgenommen, eliminiert wurden. Und zwar, ich erinnere mich beispielsweise, in unserer Straße, in der Geithofstraße, hat es sehr viele Bewohner gegeben, die in dem Opernchor mitwirkten. Zwei oder drei jüdische Frauen, die Sängerinnen, im Chor Sängerinnen waren, kamen zu uns, zu meinen Eltern, kamen zu anderen und erzählten, dass man ihnen gar nicht mehr erlaubte, ja, in das Opernhaus zu kommen. Oder Musiker, die nicht mehr durften. Ich weiß nicht, wer alle, aber ich weiß nur, dass sehr, sehr früh, ich kann den Tag nicht sagen, den Monat, aber sehr, sehr früh die Juden ausgeschaltet wurden aus den kulturellen Institutionen. Und insofern war für mich auch klar, dass die Hauptstoßrichtung des Terrors, ja, gegen die Juden und vor allen Dingen natürlich auch gegen politisch Engagierte, gegen Kommunisten zum Beispiel, gerichtet war. Das hat dazu geführt, dass beispielsweise die engagierten Juden in linken Parteien auch wiederum Widerstand leisteten. Und Sie sagten es gleich am Anfang, die jüdische Gemeinde, die Juden in Frankfurt sind nicht zu verstehen als eine homogene Gruppe, als ein Block. Ja? Wir, dazu zähle ich mich nämlich auch, denn ich hatte nachher auch im Widerstand, war im Widerstand gewesen, wir bildeten eine Gruppe neben der hiesigen jüdischen Gemeinde und wir waren durch unsere politische Aktivität oder durch unsere politische Orientierung aktiv. Sie haben vorhin von Ausschalten und von den Institutionen gesprochen. Das hört sich an, als ob das alles nur so Verwaltungsakte gewesen wären. Aber wie haben Sie denn den Umschlag in der Stimmung mit Ihren, also nicht-jüdischen Mitbürgern empfunden? Die haben doch da sicher auch kräftig dran mitgewirkt. Ja, also das ist etwas, was mir bis zum heutigen Tag ja unangenehm in Erinnerung ist, wie schnell es möglich war, ja, eine Bevölkerung, beispielsweise in unserer Straße, wo ich einen guten Überblick hatte, die doch über Jahre judenfreundlich waren oder zumindest tolerant den Juden gegenüber, wie die Stimmung umschlug in eine Judenfeindlichkeit und ich glaube vor allen Dingen in den unpolitischen Menschen. Dieser Opportunismus der Unpolitischen ist etwas, was ganz eklatant ist und mir bis zum heutigen Tag in Erinnerung, dass in unserer Straße plötzlich, wo sagen wir mal 7, 8, 10 jüdische Familien wohnten, die in einer gewissen, bis zum Jahre 33 in einer ruhigen Atmosphäre lebten, plötzlich ja ausgeschieden, ja ausgesondert wurden, ja, dass wir die Feindlichkeit unserer Umgebung spürten. Das ist das, was mich bis zum heutigen Tag belastet, wie schnell Menschen umzuspulen, umzuschalten sind in ihren Gedanken, in ihren Empfindungen. Herr Martini, wir haben nun gehört, wie die jüdischen Menschen aus dem gesellschaftlichen Leben Deutschlands so nach und nach entfernt wurden. Wie war es denn mit der Musik, also mit ihren kulturellen Erzeugnissen dieser Menschen? Das ging eigentlich jetzt Schlag auf Schlag. Was die Oper anging, so waren die städtischen Behörden so schnell mit ihren Herauswürfen, dass sie manche Kündigungen wieder zurücknehmen mussten, weil das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, so nannte es sich, im Mai, doch ganz bestimmte Paragraphen hatte, die absicherten, wenn jemand beispielsweise wie Magda Spiegel über einen sehr langen Zeitraum mit der Oper, in der Oper beschäftigt war, dass sie eben halt dann doch noch die Möglichkeit hatte, für eine gewisse Zeit lang länger beschäftigt zu werden. Im Konservatorium war es so, dass man sämtliche jüdischen Lehrkräfte im April an die Luft setzte. Und die Formulierung hieß, beispielsweise bei Seckles, aber bei anderen auch, sie sollten doch dann auch bitte im eigenen Interesse das Institut nicht mehr betreten. Und was heißt das schon, wenn man sagt im eigenen Interesse? Das bedeutet, dass derjenige, der diesen Brief kriegt, wähnt, er ist in Lebensgefahr. Und ich glaube auch, dass diese Drohungen in der Massivität sehr ernst genommen worden sind von Seiten derjenigen, die sie ausgesprochen haben. Es gab, wie wir erfahren haben, wie Sie ja eben auch angedeutet haben, zumindest eine Zeit lang ja noch etwas wie Nischen, in denen zu überleben war. In einer von ihnen überdauerte auch ein Arrangement von Erich Itor Kahn, das der Dirigent Hans Rosbaut im Februar 1934 mit dem Frankfurter Rundfunkorchester einspielte. Der jetzt als entarteter Musiker geltende Kahn hatte Debussys Six Épigraphes Antiques für Klavier zu vier Händen für Orchester gesetzt. Thank you. Ja, Herr Martini, zu diesem Arrangement von Erich Itorkan gibt es ja eine Geschichte. Ja, zum einen, Sie sprachen vorhin von Nischen. Nischen werden ja immer von Menschen ausgefüllt und Menschen produzieren diese Nischen. Und einer der hervorragendsten Persönlichkeiten dieser Zeit war Hans Rosbaud, der dafür Sorge trug, dass Erich Itorkan, der mit seiner Frau Frieda Rabinowitsch nach Paris emigriert war, noch ein Jahr lang die im Vertrag zugesicherten Gelder bekam. Das war für die Menschen im Exil sehr wichtig, weil in Frankreich beispielsweise sie als Musiker keine Arbeitserlaubnis bekamen. Mit diesem eben eingespielten Komposition verbindet sich Folgendes. Die Komposition, die Aufführung dieser Komposition war mit einem beispiellosen Erfolg begleitet und es drängten sich von allen Seiten andere Rundfunkstationen, um das zu übernehmen. Und der Name Erich Itorkan als der Arrangeur und der Instrumentator durfte natürlich in Erscheinung treten. Und nun gibt es einen sehr rührenden Brief des Freundes oder des gemeinsamen Freundes Erich Schmid, der dann später als Dirigent in der Schweiz gearbeitet hat, der seinem Freund Erich Itor schreibt, wie groß der Erfolg sei und dass sie, Hans Rosbaud und er, nun überlegten, was man nun tun könnte, damit dieses Stück eben halt weiter aufgeführt und auch dadurch wieder für die Kahns wichtige Gelder flossen. Und Erich Schmid schlug vor, dass er dann eben halt diese Komposition unter seinem Namen laufen lassen wollte. Aber was so rührend ist, ist dabei, wie beschämt Erich Schmid eben halt war, seinem Freund Erich Itor diesen Vorschlag machen zu müssen. Also das ist ihm sehr schwer angekommen. Ja. Der Herr Sänger hat jetzt schon ein bisschen gesprochen von jüdischen Selbsthilfeorganisationen in dieser Stadt. Angesprochen wurde in dem Beitrag vorhin auch schon der Kulturbund, aber das war ja nicht der einzige, der jüdischen Musikern in dieser Zeit eine Beschäftigung geboten hat. Was gab es da noch? Ja, Herr Sänger hat ja schon darauf hingewiesen, dass die Judenheit in Frankfurt keine homogene Gruppe war, sondern dass das ganze normale Spektrum einer Gesellschaft sich dort auch wiederfand. Das ist ganz wichtig zu vermerken. Und nun muss man dazu wissen, dass der Kulturbund, der zunächst erstmal in Berlin etabliert wurde, in Frankfurt sehr viel später seine Arbeit aufnahm, und zwar im Jahre 1934. 1933 haben sich die jüdischen Musiker zusammengesetzt und haben lange überlegt, was zu tun sei, und haben sehr schnell festgestellt, dass im Gegensatz zu allen anderen jüdischen Institutionen, die es schon gab, die Musiker keine eigentliche Institution hatte, an denen sie hätten fortarbeiten können. Und sie sind dann darauf gekommen, mit der jüdischen Volksbildung, die es damals gab, zusammenzuarbeiten. Es gab also ja schon Vorformen des Lehrhauses und so weiter. Und sie haben also mit einer Gesellschaft für jüdische Volksbildung zunächst erstmal angefangen zu arbeiten, bis dann 1934 nicht immer, wie soll man das sagen, mit einhelliger Zustimmung der vorherigen Initiatoren sich dieser Kulturbund bildete. Der Kulturbund hat nun zunächst erstmal ganz eindeutig die Interessen des bürgerlichen Judentums vertreten und fortzusetzen versucht. Die anderen Gruppen haben wesentlich eher danach zunächst erstmal geguckt, was gibt es an spezifisch Jüdischem, was wir aufführen können. Und die Diskussion, die der Kulturbund natürlich dann übernommen hatte, diese Diskussion hat einfach das Tagesgeschehen sehr wesentlich bestimmt. Thank you. Das war Ernst Krenneks Notturno aus den 8 Klavierstücken, entstanden 1946 und von Krenneck selbst gespielt. Ernst Krenneck gehörte zu den jüdischen Mitarbeitern des Frankfurter Senders, die den Sprung ins Exil schafften. Hier in Deutschland wurde er vor gar nicht so langer Zeit wiederentdeckt. Er hatte das Glück, das noch zu erleben, denn er ist erst vor 2 Jahren gestorben. Welche unterschiedlichen Schicksale die Mitarbeiter des Frankfurter Senders hatten, denen die Flucht ins Exil gelang, hören Sie dazu noch einmal Kerstin Karkowski. Im April 1933 erhielt ich einen Brief vom Oberbürgermeister. In dem stand, ich sei mit Ablauf dieses Jahres entlassen und dürfe bis dahin nicht mehr spielen, da ich als Jude das nationale Empfinden durch meine Darstellung verletze. Dieser Satz wird ewig in meinem Herzen brennen wie ein glühendes Siegel. 20 Jahre Schauspielkunst, 20 Jahre Tränen, 20 Jahre Leid. Und das war das Ende. Das war das Ende nach aller Liebe, die ich Deutschland entgegengebracht hatte. Denn ich liebte Deutschland abgöttisch und scheue mich nicht, das heute laut auszurufen. Ich liebte dieses Land, in dem ich den Schmutz und das Elend meiner Kindertage von mir abgewaschen habe. Das Land, das aus mir einen Menschen gemacht hat. Das Land, das meinem Gollus ein Ende gesetzt hat, in dem ich mich frei und erhoben gefühlt, als Mensch unter Menschen. Und wie habe ich um die deutsche Sprache gekämpft, die mir erst so schwer wurde und die ich dann so stolz war, reden zu dürfen. Das waren Tage furchtbarster Aufwühlung meines ganzen Inneren. So beschrieb der Frankfurter Schauspieler Kurt Katsch, seit 1929 auch für den Rundfunk tätig, den Schock, den die plötzliche Entlassung für ihn bedeutete. Bei seiner Kollegin Mathilde Einzig lagen die Dinge anders. Weil sie schon seit 1903 zum Ensemble der städtischen Bühnen gehörte, war sie zunächst nicht kündbar. Doch sie erkannte sehr schnell den Ernst der Lage und bat am 2. Juli 1933 um ihre Versetzung in den Ruhestand. Sehr geehrter Herr Generalintendant, ich möchte dem Neuaufbau des Theaters nicht im Wege stehen und bitte Sie, mich von meinem Vertrag zu entbinden, und zwar mit Beginn der neuen Spielzeit. Um nun der Pensionskasse nicht sehr lange, ich bin 47 Jahre, zur Last zu fallen, bitte ich Sie, dahin wirken zu wollen, mich mit einer einmaligen Abfindungssumme, deren Höhe ich dem Ermessen der Stadt anheimstelle, abfinden zu wollen. Ich möchte Ihnen noch sagen, dass mein Mann und 2 meiner Brüder Frontkämpfer waren und mit dem Verwundetenabzeichen und Eisernen Kreuz ausgezeichnet wurden. Wenn es mir gelänge, mir irgendwo eine neue Existenz zu gründen, wäre ich sehr zufrieden. Darf ich Sie um Fürsprache bitten? Mit vorzüglicher Hochachtung, Ihre ergebene Mathilde Einzig. Der Stempel nicht arisch wurde für diese Menschen zum Schicksal. Sie verloren ihre Beschäftigung, sie mussten ihre Heimat verlassen und die meist bittere Erfahrung des Exils machen. Oder aber sie mussten unter zunehmend unwürdigen Bedingungen in Deutschland bleiben. Viele wurden in den Selbstmord getrieben oder deportiert und umgebracht. Ernst Schön, der frühere künstlerische Leiter des Südwestdeutschen Rundfunks, beschrieb seine Festnahme in Hamburg, als er von Frankfurt aus denunziert worden war, in dem Gedicht Fuhlsbüttel 1933. Hinter uns das Gitterfenster. Aus langer, sauberer Straße blickte der Frühling in erster herber Knospe herein. Schwer war mir ums Herz. Strafanstalt Fuhlsbüttel. Keine jener alten Zuchthaus-Zitadellen. Nein, nüchtern, modern, hygienisch. Nach der Aufnahmeprüfung durch das stille, hallende Riesengebäude klappern die Treppen hinauf. Der SA-Mann entriegelt die Tür und ich bin endlich wieder unter Menschen. Denn du musst wissen, bist du erst einmal gefangen von dem Netz, das ausgespannt ist über dem Gestade der Amtsstuben, an das die Menge ständig herangespült wird, hat dich einmal die Maschine der Vernichtung des Widerstandes aufgesaugt und ist erst einmal die eiserne Türe hinter dir zugeschlagen, dann bist du im Reiche der Schatten. Unwahrscheinlich ist das Zurück. Von Zelle zu Zelle klopft nur der hoffnungslose Totenwurm des Morse-Alphabets. Und unvereinigt bleiben die nächtlichen Traumaufschreie. Im Frühjahr 1933 sahen wenige voraus, was die Deutschen mit den Juden vorhatten. Viele emigrierten noch im selben Jahr. Doch es gab auch viele, die ihre Heimat zunächst nicht aufgeben wollten, die hofften, dass die Nazis sich nicht lange an der Macht halten würden. Oft fehlte auch das Geld, das man für eine Auswanderung benötigte. In den folgenden Jahren wurden die Auswanderungsbestimmungen immer restriktiver. Es stieg die Zahl der Ausreisewilligen, die vergeblich auf ein Visum oder eine Bürgschaft warteten und damit schutzlos der Verfolgung und der Deportation ausgeliefert waren. Diejenigen, die blieben, versuchten die Restriktionen, Berufsverbot, Ausschluss aus der Öffentlichkeit, aufzufangen durch verschiedene Selbsthilfemaßnahmen. Im kulturellen Bereich entstanden viele Vereinigungen, in denen jüdische Künstler vor einem jüdischen Publikum auftraten. Sie dienten zum einen als eine Art Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, zum anderen als Ersatz für die verlorene Zugehörigkeit zur Gesellschaft. Kurt Katsch, von dem schon die Rede war, spielte den Nathan in der ersten Theateraufführung des Jüdischen Kulturbunds in Berlin. Selbst er hatte bei seiner Rollenzusage noch nicht begriffen, um welch eine Ghetto-Veranstaltung es sich handelte. Und dann las ich im vierten Akt die Pogromerzählung und fand in den Versen des Dichters mein eigenes Leben erzählt. Alle anderen Schauspieler waren Juden gleich mir. Ebenso der Leiter des Kulturbunds Deutscher Juden, der Regisseur, der Dramaturg, die Bühnenarbeiter, der Souffleur. Alles Juden. Alles Juden. Als ich das Engagement annahm, hatte ich geglaubt, das Theater sei öffentlich. Aber jetzt erfuhr ich, nur Juden seien als Zuhörer zugelassen. Katsch war in Frankfurt ein populärer Schauspieler gewesen. Zu seinen großen Rollen zählte der Shylock in Shakespeares Kaufmann von Venedig, in der Inszenierung von Kronacher 1932. Im Funk sprach er den Kohlhaas von Kleist, den Woyzeck von Büchner und viele andere Rollen. Im April 1933 wurde Katsch beurlaubt. Er durfte das Theater nicht mehr betreten. Im Mai folgte die fristlose Kündigung. Katsch hatte sich von der Spielzeit 1933-34, wie er sagte, letzte künstlerische Reife erhofft. Stattdessen spielte er ab Oktober im neu gegründeten Berliner Kulturbund. Dort verfasste er auch seine autobiografischen Aufzeichnungen mit dem Titel »Von Ghetto zu Ghetto«. Im Frühjahr 1934 wanderte er nach Hollywood aus, wo er in einer Reihe von Anti-Nazi-Filmen mitspielte, zum Beispiel in »The Conspirators« mit Peter Lorre. Wegen seines deutschen Akzents mimte er auch Nazis, ein nicht seltener Fall bei emigrierten jüdischen Schauspielern. Über seine künstlerische Tätigkeit nach dem Krieg ist uns wenig bekannt. 1956 bemühte er sich bei den städtischen Bühnen in Frankfurt unter Harry Buckwitz vergeblich um eine Wiedereinstellung. Buckwitz sah keinerlei Veranlassung, ihn ins Ensemble zu nehmen. Kurt Katsch starb 1958 in Hollywood. Ein Wiederanknüpfen an die Zeit vor 1933 erwies sich in den meisten Fällen als unmöglich. Mathilde Einzig allerdings hat nach langer Exilzeit in den 50er Jahren noch einmal vor Frankfurter Publikum spielen können. Sie war spätestens seit den frühen 20er Jahren eine in Frankfurt populäre und überaus beliebte Schauspielerin. Von ihren schauspielerischen Anfängen unter dem Intendanten Emil Klar 1903, als sie jahrelang fast nur Dienstmädchen und Knaben spielen durfte, erkämpfte sie sich mit großer Energie und Durchsetzungskraft und mit zunehmend eigenem Stil mehr und mehr bedeutende Rollen. Im Herbst 1933 verließ sie mit ihrer Familie Deutschland. Im Frühjahr darauf wanderte sie nach Palästina aus. Sie blieb 18 Jahre im Exil. In dem Dorf Ramot Hashavim baute die Familie Brandeis, so lautete der Ehename, ein Hotel und ein Restaurant auf. Aus persönlichen Aufzeichnungen, die in den 50er Jahren entstanden, geht hervor, welch eine einschneidende Erfahrung dieser erzwungene Wechsel war. Ich lebte in Palästina. Oben glühende Sonne, unten der ebenso glühende Sand. Im Anfang sah ich in der Natur überhaupt keine Farben, außer rote Erde und graugrüne Bäume. Es dauerte eine lange Zeit, die Farbenpracht, die sich dort nur dem gewohnten Auge bietet, zu erkennen. Es gab viel Arbeit, völlig ungewohnter Art, die mir, da ich gesund war, Freude machte. Da ich meine Familie um mich hatte, war ich glücklich und zufrieden. Nur des Nachts im Traum war ich ganz woanders. Immer hatte ich das Gefühl, ich müsste mit Weichert oder Kronacher reden, warum ich so schlecht beschäftigt sei. Ich war häufig auf der Bühne, um mich herum fremde Kollegen, und ich musste mich zu behaupten versuchen. Man wollte mich nicht anerkennen. Morgens, wenn ich meine Arbeit zu tun hatte, waren diese Träume natürlich vergessen. Wenn ich als Künstlerin angesprochen wurde, musste ich die Bezeichnung ablehnen, denn ich war nur noch Arbeiterin. Aber immer blieben die Träume, bis sich der Wunsch einstellte, einmal noch möchte ich Theater spielen. Mathilde einzig hatte mehrmals Glück. Nicht nur, dass sie sich und ihre Familie rechtzeitig vor Erniedrigung und Verfolgung retten konnte. Ihr gelang es sogar, dass ihre Pension von 1936 bis 1939 nach Palästina transferiert wurde. Ein aus heutiger Sicht erstaunlicher Vorgang, der belegt, dass der Rechtsstaat im Unrechtsstaat partiell weiter funktionierte. Auch ein Denunziationsversuch von Nazi-Deutschland aus verlief glimpflich. Mathilde Einzig wurde vom Betriebszellenobmann der städtischen Bühnen Frankfurt beschuldigt, im deutschfeindlichen Kabarett Pfeffermühle von Erika Mann in Zürich aufgetreten zu sein. Die Partei forderte Intendant Meissner auf, die Sache zu klären. Dieser schaltete das deutsche Konsulat in der Schweiz ein. Das Konsulat schickte eine Mitgliederliste der Pfeffermühle an Meissner mit Fehlanzeige, was Mathilde Einzig anging, und verlangte für die Auskunft ordnungsgemäß 3 Mark Gebühren. Mathilde Einzig hatte tatsächlich Therese Giese 6 Wochen lang in der Pfeffermühle vertreten, was ihr glücklicherweise nicht nachgewiesen werden konnte. Nach dem Zusammenbruch der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft ließ sich Mathilde Einzig mit der Rückkehr Zeit. Sie lebte von 1946 ab in London und Zürich und kehrte erst 1957 nach Frankfurt zurück. Es finden sich Belege dafür, dass die Frankfurter versucht haben, ihre alte Mathilde Einzig zurückzugewinnen. Ihr großer Wunsch, noch einmal für die Frankfurter Theater zu spielen, ging in Erfüllung, als sie im Fritz-Raimund-Theater in dem Stück »Die 5 Frankfurter« auftrat. Sie starb am Neujahrstag 1961 in Frankfurt. Ernst Schön, dem künstlerischen Leiter des Frankfurter Rundfunks, ist es übler ergangen. Schon am 3. März 1933 war er für einige Tage in sogenannte Schutzhaft genommen worden, mit der Begründung, er habe während der Übertragung einer Hitlerrede das Hauptfunkkabel durchschneiden wollen. In Wirklichkeit wurde Schön aber wegen seiner Programmpolitik und seiner linksintellektuellen Haltung von den Nationalsozialisten verhaftet. Als er wieder auf freiem Fuß war, bat er den Direktor des Südwestfunks Schüller um Urlaub und ein Arbeitszeugnis. Er tauchte mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Hamburg bei Freunden unter. Erneut wurde er verhaftet und nach Fuhlsbüttel ins Gefängnis gebracht. Mit Hilfe von Berliner Rechtsanwälten gelang es seiner Frau, dass er aus der Haft entlassen wurde und ein Ausreisevisum nach England bekam. Im Mai 1933 emigrierte die Familie nach London. Ernst Schön hoffte, bei der dortigen BBC unterzukommen, zu der er Kontakte unterhielt. Doch es stellte sich heraus, dass Schöns berufliche Laufbahn für immer unterbrochen war, dass er niemals wieder an seine verantwortungsvolle und kreative Tätigkeit anknüpfen konnte. In den ersten Exiljahren wurden die Schöns, die all ihre Habe verloren hatten, von Freunden und von Quäkern unterstützt. Ernst Schön machte viele Versuche, in England Fuß zu fassen. Das meiste aber, was er in den Jahren des Exils schrieb, komponierte und entwarf, sollte für die Schublade sein. Mit Georg Knebler und W. Auerbach gründete er die Opera Group, ein junges Opernensemble, das vor allem moderne kleine Opernwerke aufführte, die BBC auch gelegentlich sendete. Ab 1940 hatte Schön eine bescheidene Stelle als Übersetzer bei der BBC. Selbst nach 1945, während der Jahre des Wiederaufbaus zweier deutscher Staaten, war Ernst Schöns Mitarbeit nicht gefragt. 1946 schrieb er einen umfangreichen Entwurf zum Neuaufbau des Rundfunks in der britischen Besatzungszone. Auch diese Ideen blieben in der Schublade, während viele seiner Exilgenossen führende Positionen auch in Ostdeutschland einnahmen. Am 7. August 1950 schrieb Ernst Schön an Ernst Mayr und Georg Knebler, unterdessen Leiter der Musikhochschule in Ost-Berlin. Ich bin eigentlich bei allem Verständnis für Überarbeitung ein bisschen entsetzt darüber, dass Freunde aus alter Zeit mich anscheinend so völlig vergessen haben. Mir kommt vor, als wenn es doch rechnen müsse, wenn man einige schwere Jahre lang am selben Strange gezogen und auch einiges miteinander gearbeitet hat. Ich gebe zu, ich hätte mich, als es zur Rückkehr kam, nicht von den Erklärungen über meine Altersschwäche ins Bockshorn jagen lassen dürfen. Aber mittlerweile war ich vor nun bald wieder 3 Jahren drüben und versuche seitdem mit allen Mitteln, mir eine gewisse Anerkennung und das Recht zur Mitarbeit zu erringen. Und in einem Brief vom 20. August an Knebler heißt es: Zusammenfassend kann ich nur sagen, dass ich nach verantwortlicher Arbeit geradezu hungere. Soll ich noch einmal von meinen Qualifikationen sprechen? Es hat mir ja nach Kriegsende nicht viel genützt, dass ich zu den Pionieren des Rundfunks gehört habe. Eine Tätigkeit, an die sich eigentlich so mancher zum allgemeinen Nutzen hätte erinnern sollen. Und wenn ich mich heute unter allen Sendern umblicke, sehe ich immer wieder mit wahrer Ungeduld, wie viel ich auf dem Gebiet der Darstellungsmethoden zu lehren hätte. Jedenfalls könnte ich natürlich jederzeit jede Sparte irgendeines Rundfunkprogramms übernehmen. Als 1952 seine Übersetzerstelle gestrichen wurde, entschloss sich Schön, nach Deutschland zurückzukehren. Er ging in seine Heimatstadt Berlin, er lebte im Westen und arbeitete vor allem im Osten der Stadt, als Übersetzer und Lektor. Er arbeitete für den Henschel Verlag und leitete einige Jahre lang das Archiv des Deutschen Theaters. Eine Rückkehr in die Rundfunkarbeit blieb ihm verwehrt. Aus einem Brief an Theodor W. Adorno geht hervor, dass der damalige Intendant des Hessischen Rundfunks Beckmann an Schöns Mitwirkung nicht interessiert war. Nach enttäuschenden, entbehrungsreichen Exiljahren in finanzieller Not folgten für Schön im Westdeutschland des beginnenden Wirtschaftswunders und des Kalten Krieges weitere Enttäuschungen. Hinzu kam der nervenaufreibende Kampf um die Anerkennung als Nazi-Verfolgter und um die sogenannte Wiedergutmachung. Die Briefe an Werner Fraustetter von der Wiedergutmachungsbehörde in Frankfurt belegen Schöns verzweifelte Bemühungen, die sich über mehr als 6 Jahre erstreckten, der Gerechtigkeit auf die Sprünge zu helfen. Am 2. August 1958 schrieb er resigniert: Ich kann einfach physisch nicht mehr viele solche Briefe schreiben. Wie lange soll ich denn noch meine wirklich geschwächte Gesundheit damit aufreiben und mir Kopf und Nerven für meine geistige Arbeit zerrütten und verderben, nur um diesen Leuten immer wieder dasselbe vorzukauen, damit sie sich endlich entschließen, mir die niemals zulängliche Wiedergutmachung für das großmütig zu gewähren, was ihre Vorgänger mir ein für allemal genommen haben. Ernst Schön starb 1960 im Alter von 66 Jahren, unbemerkt von der Öffentlichkeit. Wir nähern uns dem Ende dieser Sendung. Es ist Zeit zu fragen, wie es dem Mann erging, der den Ruf des Frankfurter Senders als eines Zentrums radiophoner Innovation begründet hatte, Hans Flesch. Gleich im Sommer 1933 wurde er, nunmehr Intendant der Berliner Funkstunde, im Rahmen einer Hetzkampagne gegen den angeblichen Korruptionsskandal im Deutschen Rundfunk verhaftet. Im November 1934 dann begann der große Rundfunkprozess. Doch die Beweislage war so mager, dass Flesch nach der Urteilsverkündung freigelassen werden musste. Die verhängte Haftzeit war bereits verbüßt. Die folgenden 4 Jahre konnte er sich nur mithilfe seiner Frau, die als Sekretärin arbeitete, und mithilfe von Freunden über Wasser halten. Dann fand er Arbeit in der Schuhfabrik der befreundeten Familie Heller Jakobowskis. 1942 wurde die Fabrik enteignet. Flesch kam als Angestellter in einem Reisebüro unter. Als Hitler daran ging, das letzte Aufgebot an die Front zu werfen, wurde Flesch als sogenannter Halbjude, eigentlich wehrunwürdig, als Arztdienst verpflichtet. Er hatte damals Kollegen auf dem Land zu vertreten. Schließlich übernahm ihn die Wehrmacht an der Ostfront als Truppenarzt. Eine Entwicklung, über die sich der begeisterte Teilnehmer des Ersten Weltkriegs in seinen letzten Briefen nach Hause vollkommen glücklich zeigt. Heller Jakobowski erinnert sich an ein letztes Lebenszeichen von Hans Flesch. Er war dienstverpflichtet und zwar vertrat er Ärzte auf dem Land, die eingezogen waren und arbeitete in deren Praxis. Er war ja als Halbjude wehrunwürdig, aber wurde, da er Arzt war und Ärzte dringend gebraucht waren, eben dienstverpflichtet zu Stellungen auf dem Land. Und da war eben die längste Krossen an der Oder. Und da hatte er eine sehr umfangreiche Praxis. Das letzte Telefongespräch mit ihm hatte ich, da war er irgendwo an der Front, wo durfte er ja nicht sagen genau, konnte mich aber anrufen unter der Tarnung, ich möchte die Angehörigen eines bei ihm in Pflege befindlichen Verwundeten benachrichtigen. Und das war im April 1945. Und danach hat man nichts mehr von ihm gehört. Das war der dritte Teil der Sendereihe »Im Grunde hasse ich Erinnerungen« jüdische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Frankfurter Senders. Es ging um die Jahre 1924 bis 1945. Die Sendung, die auf einer Veranstaltung basierte, wurde im Jahr 1993 aufgenommen und gesendet. Aus rechtlichen Gründen können wir diese Sendereihe leider noch nicht zum Nachhören anbieten. Es moderierte Ruth Fühner und Sie hörten Originaltöne von Valentin Sänger, Marc Horowitz, Joachim Carlos Martini und Hella Jakubowski. Mein Name ist Christiane Kreiner und ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.